Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stefan für das Krähennest und ich bin jetzt im Krähennest-Tonstudio mit Sammy. Sammy, den restlichen Namen und die restliche Vorstellung kannst du am besten selber übernehmen. Mache ich doch glatt. Tag, Tobi. Ich bin Sabine Martini und Mitglied des Arbeitskreises Forschungspolitik, der am letzten Landesparteitag gegründet worden ist. So, und ihr habt also einen Arbeitskreis Forschungspolitik gegründet und was ist da bereits passiert? Wir haben die erste Sitzung am LPT gehabt. Danach haben wir gesessen am 26. August live in Soest. Und vorher haben wir, Moment, gemambelt und uns nochmal real getroffen. Also da passiert eine ganze Menge im Moment. Wie viele Leute seid ihr denn im AK Forschungspolitik? 15. Oh, das ist schon eine Hausnummer. Ja, wir haben vor allen Dingen das große Glück, dass wir wunderbar zusammen, ganz eng zusammenarbeiten mit der Fraktion, für die das genau wie für uns sehr wichtig ist. Da sitzt von der Fraktionsseite Joachim Paul mit dabei, Oliver Bayer, Birgit Rydlewski, wenn sie kann, das hat bisher noch nicht geklappt und Moni Pieper auch noch nicht. Aber Oliver Bayer und Joachim Paul waren das letzte Mal auch live dabei in Soest. Ah ja, und wenn ich dich jetzt so frage, was denn so ein Kernthema bisher gewesen ist, das Wichtigste, weil du sagst, da passiert ja eine ganze Menge, das werden wir jetzt ja nicht mal eben alles wiederholen können. So als Schlüsselbegriff, was würdest du da nennen? Wir sehen uns an, was in den Hochschulen passiert an Forschung. Wir sehen uns an, was in Forschungsinstituten passiert. Wir wollen wissen, wie die finanziert werden. Wir wollen wissen, ob der Mittelstand da auch was von hat, wie das veröffentlicht wird und was im Einzelnen gerade geforscht wird. Was da unterstützenswert ist, was da wirklich auch nichts mit Krieg zu tun hat, sondern eher mit Friedenspolitik, was im Gesundheitsbereich geforscht wird, Genforschung. Da ist es ein Riesengebiet und jeder hat da so sein Spezialgebiet. Wir Piraten möchten ja, dass öffentliche Gelder, die für Forschung ausgegeben werden oder dass die Ergebnisse dieser Forschung dann auch allen zur Verfügung stehen. Wie sieht's denn da aus? Genau da wollen wir darauf achten, dass es dann auch wirklich allen zur Verfügung steht. Deswegen sagte ich eben speziell, der Mittelstand hat bisher normalerweise gar nichts davon. Und das ist ein Zustand, der nicht auf die Dauer nicht geht. Das bedeutet, dass die Forschungsergebnisse, die die Bürger bezahlt haben mit ihren Steuergeldern, dann nur den Konzernen vorbehalten sind. Bisher ist es häufig, weil ja auch Konzerne selbst Forschungseinrichtungen haben. Ich erinnere an die Pharmaindustrie. Und wir sind der Meinung, dass wo geforscht wird, geht es im Prinzip jeden Bürger an. Nicht nur, wenn es mit öffentlichen Geldern finanziert ist, sondern generell. Und das muss dann auch transparent gemacht werden, es sei denn, es geht gerade mal eben um Patente, um eine Forschung im Entwicklungsstadium, wo es also auch darum geht, dass Leute da wirklich ja auf Geheimhaltung achten, damit es nicht gestohlen wird in dem Sinne. Aber im Großen und Ganzen muss es transparent geschehen hinterher, es muss veröffentlicht werden, es muss für jeden zugänglich sein. Das heißt also, wenn ein Unternehmen, ob Konzern oder Mittelstandsunternehmen, mit eigenen Geldern eigene Forschung betreibt, wollt ihr trotzdem eine Verpflichtung dazu, dass diese Dinge veröffentlicht werden? Wenn man mal darüber nachdenkt, woran die forschen und was die erforschen, dann ist das sehr häufig so, dass es jeden Bürger ganz direkt angeht. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, ich nenne ein Beispiel ohne Namen. Das ist die Pharmaindustrie, die ihre eigenen Forschungsstätten haben und an neuen Medikamenten forschen. Das betrifft jeden Bürger ganz direkt und das muss öffentlich gemacht werden, sobald die Forschungen abgeschlossen sind. Ich stelle jetzt einfach mal so die Frage, wie sich das für mich so als Laie bei der Forschungspolitik auch erstmal anhört. Das heißt also, erstmal gehört ja die Forschung, hätte ich jetzt so gesagt, demjenigen, der sie anstellt und der sie bezahlt. Ne? Dann hast du gesagt, Beispiel Pharmaindustrie, da würde ich mich dann zum Beispiel, weil da hast du gesagt, ja, aber die forschen an Dingen, die alle Menschen eigentlich angehen. Jetzt habe ich gerade überlegt, was geht denn eigentlich alle an? Alle könnte ja zum Beispiel angehen, ist das mal rein hypothetisch von mir, wenn es ein Mittel gibt, das helfen könnte, was aber die Pharmaindustrie als nicht lukrativ einstuft oder wo es zu wenig aus verschiedenen Gründen halt als nicht lukrativ einstuft und deshalb die Forschung wieder einstammt. Wenn es transparent wäre, könnte man ja vielleicht was damit machen. Geht es um solche Dinge? Das ist ein gutes Beispiel, Tobi. Es gibt Krankheiten, die betreffen einen sehr geringen Teil der Bevölkerung. Diese Krankheiten existieren aber. Und da ist es häufig so, dass die vernachlässigt werden und es ungeheuer schwierig ist, dafür Behandlungsmethoden und Medikamente zu finden. Und da passiert es schon mal, dass Pharmaindustrie überhaupt nicht dran forscht, weil, wie gesagt, es sich nicht auszahlt. Aber wenn sowas passiert, dann müsste es natürlich nach Patentanmeldung oder was auch immer, müsste es eigentlich veröffentlicht werden. Wenn jetzt die Pharma, welche Beweggründe hat denn die Pharmaindustrie, wenn sie jetzt ein Forschungsergebnis haben und jetzt mal beispielsweise ein Medikament für eine ganz seltene Krankheit haben, was aus dem Grunde nicht lukrativ ist, kann man ja erstmal betriebswirtschaftlich absolut nachvollziehen, bringt kein Geld und darum geht es nun mal um Geld verdienen. Moralisch ist das eine ganz andere Sichtweise. Aber was hat denn dann der Konzern, der ja eh keinen Profit daraus ziehen kann, für ein Interesse, die Forschung bisher unter Verschluss zu halten? In solchen Fällen, wenn es um solche Ergebnisse geht, speziell bei ganz besonderen, besonders seltenen, aber schlimmen Krankheiten, müsste dann meiner Meinung nach, aber das ist jetzt wirklich meine Meinung, weil wir da auch noch nicht drüber gesprochen haben, müsste dann das Land einspringen und sagen, wir bezahlen einen Teil der Forschung, damit es diesen Menschen, die sonst nie in den Genuss von sinnvollen und guten Medikamenten kommen, die auch haben. Ansonsten wird Forschung natürlich, Forschungsergebnisse unter Verschluss gehalten, weil die Konzerne natürlich nicht wollen, dass sofort im Anschluss Generika hergestellt werden können, die dann sehr viel günstiger sind. Und das verstehe ich auch, denn der Forschungsaufwand ist häufig sehr hoch und die Kosten sind relativ hoch. Nur wird es auch manchmal übertrieben, wie hoch die dann wirklich sind. Okay, das habe ich verstanden. Meine Frage zielte darauf ab, wo ist denn das Interesse, oder wenn du es weißt, ich meine, du bist ja kein Konzern, aber wo wäre denn das Konzerninteresse, eine Forschung, die nicht profitabel, Forschungsergebnis, das nicht profitabel zu verwerten ist, unter Verschluss zu halten? Hast du da eine Idee? Nee, wenn du mich so direkt fragst, lieber nicht. Ich kann ja, erstmal keine ne? saubere Antwort drauf geben. Nee, habe ich jetzt auch nicht erwartet. War einfach so eine Überlegung von mir, weil ich es gerade nicht verstehe. Aber wir sind beide kein Konzern. Von daher ist es natürlich schwierig, sich da rein zu versetzen, wo da die Beweggründe sind. Aber das wäre ja zum Beispiel eins von vielen Themen, mit denen ihr euch gerade so beschäftigt habt. Jetzt hat man ja mal eine Vorstellung, was denn AK-Forschungspolitik dann so treibt. Ja, die Überprüfung, wie gesagt, wo wird für was geforscht? Wem kommt es zugute? Wer bezahlt es? Wo kommen die öffentlichen Gelder her? Oder wo gehen die öffentlichen Gelder vor allen Dingen hin? Und wie wird dann anschließend damit weiterverfahren? So, das bedeutet ja auch für den geneigten Hörer, ob er nun Pirat ist oder nicht, wäre der AK-Forschungspolitik auch ein Bereich, wo man sich gut einbringen könnte. Das ist wahr. Das heißt aber auch, so wie ich das bisher bei uns im Arbeitskreis erlebt habe, da wird sehr sachlich und sehr sauber gearbeitet. Da sind Leute, die tatsächlich alle direkt entweder mit Hochschulen oder mit Forschung zu tun haben. Trifft jetzt nicht auf mich zu, ich bin da mit einem anderen Zugang. Aber auch wenn es um Informatik geht, um was wird da entwickelt, was wird da gemacht, wo sind die Sicherheitsbestrebungen. Macht den Interessierten keine Angst. Nein, will ich gar nicht. Nur es ist einer der Arbeitskreise, wo weder getrollt wird, noch unsinnig gelabert. Und deswegen ja, das ist Werbung. Ich das eben. Ah, ja, das ist mal Werbung. Das ist ja positiv. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere Arbeitskreise in NRW oder Arbeitsgruppen, wo sowas tatsächlich auch passiert, dass nicht getrollt wird. Ja, Kultur und Medien und Arbeitskreis Bildung. In beiden bin ich und ich stelle fest, das mit dem Trollen im Arbeitskreis Bildung hat ungeheuer nachgelassen. Es war so eine Phase der Unschooler. Da gibt's der Homeschooler, ja, ich habe davon gehört. Home- und Unschooler, genau. Da ging es ein bisschen heftig zu. Und Klaus Hammer hatte da Gott sei Dank die Kochonnes, kann man nur sagen, sehr höflich, aber sehr klar zu sagen, das macht nun gar keinen Sinn. Und wir behandeln hier, und das ist ja auch richtig so, wir behandeln in den Arbeitskreisen ja nicht das Einzelschicksal eines Arbeitskreis Mitglied, nun ganz speziell dessen eigene Probleme. Und das passiert immer wieder. Das passiert bei Bildung, das passiert bei Gesundheit. Gesundheit sicher ganz, ganz häufig. Und da muss man ein bisschen drauf achten. Natürlich sind die Schicksale solcher Leute interessant. Aber wir können keine Einzelschicksale behandeln und betrachten, sondern nur das große Ganze und sehen, dass es für alle sinnvoll ist. Und das, also ich muss nochmal eben erwähnen, in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit geht es auch trollfrei zu. Wäre schon wieder eine Gruppe, die wir gefunden hätten. Aber das muss ich jetzt ja natürlich sagen. Gibt es denn noch etwas zum Thema Forschungspolitik, noch irgendeine Ankündigung, was so in nächster Zeit passiert, zum Beispiel zumindest, wann trefft ihr euch immer, dass man da mal zuhören kann? Das nächste Treffen habe ich nicht im Kopf, tut mir leid, aber wir treffen uns regelmäßig und wir haben jetzt ein Papier, ein Protokoll geschrieben, mit schrittweise ganz genau aufgelistet, was alles zu machen ist in der Strukturierung, ohne Struktur geht es eben nicht, was haben wir für Fragestellungen und ja, wie gesagt, den Termin kann ich dir im Moment nicht sagen. Der ist zwar regelmäßig, aber ich habe im Moment leider nicht im Kopf. Da ist nur eine ganze Menge anderes Zeug noch drin. Hätte es aber vorher raussuchen sollen, entschuldige. Bin ich jetzt irgendwie nicht durchgekommen? Oh, ich glaube, ich war nicht auf der Taste. Kann auch passieren. Aber ich sage, ich verrate jetzt gerade ein Geheimnis. Da ich Pausen hinterher rausschneide, nehme ich mir mal eben die Zeit und gucke einfach nach. Du bist ein Schatz, danke. Gut, ich habe nachgeschaut und zwar kann man nachschauen, das ist jetzt eine wichtige Information, www.piratenpartei-nrw.de. Dort findet ihr oben am Bildschirm einen Punkt Wiki, da klickt ihr drauf und dann sucht ihr das Wort Arbeitskreise in der linken Menüleiste und landet bei dem Arbeitskreis Forschungspolitik und da werdet ihr unter dem Punkt Nächste Sitzung sehen, es wurde kein Termin festgelegt. Also bin ich da jetzt auch nicht weitergekommen. Siehst du, und deswegen wusste ich ihn auch nicht. Danke dir. Ja, macht ja nichts, aber wichtig ist ja, dass wir heute drüber sprechen. Wir wollen Werbung machen für den Arbeitskreis Forschungspolitik. Das haben wir jetzt damit getan. Und jeder, der interessiert ist, kann sich einbringen. Und man braucht kein Hochschulstudium oder man muss auch kein Wissenschaftler sein, um sich im Arbeitskreis Forschungspolitik einzubringen. Das ist richtig so, oder? Das ist richtig so, ja. Und man kann sich dann darauf freuen, bei einem trollfreien Arbeitskreis entweder zuzuhören oder gar mitzumachen. In dem Sinne würde ich sagen, Sammy, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Um nochmal ganz kurz aufs Mitmachen zu kommen, wir können ja Leute gebrauchen oder Menschen oder Piraten oder auch Nicht-Piraten, die sehr gut recherchieren können. Das hat nämlich auch ganz viel mit Recherche zu tun. Und ansonsten, Tobi, bedanke ich mich auch. Und dann würde ich sagen, an alle Interessierten, seid einfach dabei, klickt die Piratenpartei-nrw.de Seite an und wuselt euch durch. Es ist ja relativ leicht zu finden. Dann werdet ihr Sammy persönlich kennenlernen. Danke dir, Tobi. Okay, tschüss, Sammy. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.